Dass Friede nur das Ziel, nicht die Voraussetzung der Nahostverhandlungen zu sein vermag, macht ein neuer Selbstmordanschlag in Jerusalem deutlich, an dem Tage, da US-Außenminister Colin Powell von Ariel Sharon vergeblich einen Zeitpunkt des Endes der Besatzung des Westjordanlandes zu erfahren suchte. Aus Tel Aviv, Carsten Kündorp. Es war der zweite Anschlag innerhalb von 3 Tagen und offenbar war es wieder ein Selbstmordattentäter. Eine Frau, heißt es. Die Explosion ereignete sich in der Innenstadt von Jerusalem in der Nähe eines Marktes. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge jagte sich die Attentäterin an einer Bushaltestelle in die Luft. Über Auswege aus der gegenwärtigen Krise hatten nur wenige Stunden zuvor US-Außenminister Powell und Ministerpräsident Sharon beraten. Das Treffen in Jerusalem dauerte mehr als 3 Stunden. Wie erwartet gab es keinen Durchbruch, aber offenbar wohl auch nicht das erwartete harte Zusammenprallen von Powell und Sharon. Sharon lobte die USA für ihren so wörtlich mutigen Kampf gegen den Terrorismus. Zu einem möglichen Ende der israelischen Militäroffensive äußerte sich Sharon nur indirekt. Israel führt Krieg gegen die palästinensischen Terrorstrukturen und hofft, diesen Krieg bald zu beenden. Es kann keinen Frieden mit dem Terror geben. Der Terror der Selbstmordattentäter ist eine Gefahr für Israel und die ganze freie Welt. Israel ist die einzige Demokratie in der Welt, in der jeder Kindergarten und jede Schule beschützt werden muss, um Anschläge auf die Kinder zu verhindern. US-Außenminister Powell lobte den Regierungschef als jemanden, der dem Frieden verpflichtet sei. Wie Israel verstünden auch die USA, was Terrorismus sei. Allerdings sei nun die Frage, was nach der Antwort auf den Terror komme. Ich begrüße Ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Terrorismus und ich weiß, was für eine schwierige Zeit dies für Israel ist. Terrorismus muss bekämpft und vernichtet werden. Gleichzeitig aber sehen wir, dass am Ende beide Seiten wieder miteinander reden und verhandeln müssen, um zu einer Lösung zu kommen. Offenbar haben die Amerikaner ihre Haltung gegenüber Israel etwas korrigiert. Davon, dass die israelischen Truppen sofort aus den wiederbesetzten Gebieten abziehen sollen, sprach Powell nicht mehr. Wir verstehen die Notwendigkeit, dass sich Israel verteidigt. Es wird von Terror bedroht und wir haben Israel da unterstützt. Gleichzeitig glauben wir als Freund Israels aber, dass man die langfristigen strategischen Folgen in Betracht ziehen sollte, die das Eindringen der Truppen auf die anderen Staaten der Region und auf das internationale Klima hat. Offenbar blieb Sharon also hart und gab Powell keinen Zeitplan für einen Abzug aus den Autonomiegebieten. Der amerikanische Außenminister will morgen zu Palästinenserführer Arafat nach Ramallah fahren. In den Tagen danach dürfte Powell ein zweites Mal mit Sharon und dann auch noch ein zweites Mal mit Arafat zusammenkommen. Der Palästinenserführer empfing am Nachmittag erstmals seit Beginn der Belagerung seines Hauptquartiers wieder einen ranghohen arabischen Besucher, den ägyptischen Außenminister Maher. Weiterhin heftigen Streit gibt es zwischen Israelis und Palästinensern um die Ereignisse, die sich in den letzten Tagen während der Gefechte im Flüchtlingslager Jenin zugetragen haben. Die israelische Armee gestand ein, dass es wahrscheinlich hunderte palästinensische Tote und Verletzte bei den Kämpfen gegeben hat. Allerdings weist Israel nach wie vor palästinensische Vorwürfe zurück, die Truppen hätten ein Massaker verübt. Vielmehr habe es heftige Kämpfe gegeben. Dies zeige auch die hohe israelische Opferzahl. In Jenin waren mehr als 20 Soldaten ums Leben gekommen. Die Armee will nun im Jordantal mit der Bestattung palästinensischer Toten beginnen. Die Palästinenser werfen den Israelis vor, mit dem raschen Begräbnis die Zahl der Opfer und deren Todesursachen verbergen zu wollen. Bei der Armee heißt es hingegen, die Palästinenser planten, alle Leichen in einem Lager zu sammeln und dann zur Schau stellen zu wollen, um damit ihren Vorwurf exzessiver Gewalt untermauern zu können. 6 deutsche Touristen zählen zu den Todesopfern der Explosion vor der Synagoge auf der tunesischen Insel Djerba. Und die Frage Unfall oder Anschlag ist zur Stunde noch ungeklärt. Ist es wirklich Zufall, dass sich zur Zeit der Explosion der Vizepräsident des Bundeskriminalamtes Bernhard Falk und der erste BKA-Direktor Manfred Klink in Tunesien aufhielten? Rüdiger Mack berichtet. Die Suche nach den Ursachen der Explosion tritt derzeit auf der Stelle. Pressemeldungen, wonach die Bundesregierung von einem Anschlag ausgehe, wurden von Regierungssprecher Haye zurückgewiesen. Andererseits befinden sich mehrere Experten des Bundeskriminalamtes in Tunesien. Sie sollen zusammen mit den tunesischen Behörden die Hintergründe des blutigen Zwischenfalls klären. Man nehme jeden Hinweis sehr ernst, hieß es. Als die ersten Journalisten heute Mittag in die Nähe der ältesten Synagoge Afrikas gelassen wurden, war offensichtlich schon versucht worden, einige Spuren der Explosion notdürftig zu reparieren. Während der Rabbi der Gemeinde, zu der die Synagoge gehört, immer noch von einem Unfall auszugehen scheint, haben Augenzeugen einen ganz anderen Eindruck. 2 Frauen, die in der Synagoge waren, als die Explosion geschah, glauben nicht daran, dass das ein Unfall gewesen sein soll. Zur Synagoge führt ein Fußweg. Da ist weit und breit keine Möglichkeit für einen Laster zu verunglücken. Als wir alle in der Synagoge drin waren, einige waren noch im vorderen Bereich und einige schon weiter hinten, gab es plötzlich ganz laute Explosionsknalle und die Tür flog zu. Wir beide waren zu dem Zeitpunkt im weiter hinteren Bereich. Also meine Freundin hat die Explosion noch gesehen. Ich habe auch gesehen, dass es später, vielleicht 2-3 Minuten später, noch neue Explosionen gab. Ein LKW hat es dort nirgendwo gegeben. Wir können nur von Glück sagen, dass wir leben. Auch stellen sich immer mehr Beobachter die Frage, aus welchem Grund ein Lastwagen die schmale Gasse vor der Synagoge entlangfahren sollte. Potenzielle Kunden, sagen Ortskundige, gäbe es dort nicht. Die tunesische Regierung hat mittlerweile ein Lagezentrum eingerichtet. Derzeit gibt es aber keine Erklärungen, die über das hinausgehen, was bisher bekannt ist. Danach soll der Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben, ins Schleudern gekommen sein und auf die Synagogenmauer geprallt sein. Erst heute im Verlauf des Abends will das Pressezentrum weitere Informationen geben. Sollten sich die Hinweise auf einen Anschlag bestätigen, wäre das ein schwerer Schlag für die tunesische Regierung. Die Regierung hatte ihr autoritäres Regime gegenüber den europäischen Staaten immer wieder damit begründet, sie würde so erfolgreich islamistische Umtriebe bekämpfen. Sollte es wirklich einer Gruppe von Islamisten geglückt sein, einen solchen Anschlag zu planen und auszuführen, stünde die Regierung vor den Scherben ihrer repressiven Politik. Noch verheerender wären vermutlich die Folgen für den Tourismus des Landes, der sich eben erst von den Einbußen nach dem 11. September des letzten Jahres erholt hatte. Mit von ihnen finanzierten Entwicklungsprojekten versuchten die Europäer, den Palästinensern eine Perspektive zu geben. Wer eine Zukunft hat, der findet Selbstmord nicht attraktiv. Die Zerstörung dieser Projekte durch Israel brachte die europäischen Abgeordneten auf. Ariel Sharons Friedensunwilligkeit, das Fass zum Überlaufen. In Straßburg wurden Sanktionen gefordert. Kommissionspräsident Romano Prodi machte sich diese Position zu eigen. Doch der von den nationalen Regierungen gestellte Assoziationsrat denkt nicht daran, über Sanktionen zu beraten. Aus Brüssel Hartwig Heber. Die EU-Staaten halten die Verschärfung von Maßnahmen gegen Israel für das falsche Mittel, um auf die Militäraktionen in Palästina zu reagieren und die Regierung Sharon zum Truppenrückzug zu bewegen. Die Forderungen der vergangenen Tage aus dem Europäischen Parlament bzw. der EU-Kommission nach einer Aussetzung des Assoziationsabkommens mit Israel oder jedenfalls einer Sondersitzung des beiderseitigen Assoziationsrates wollen sich die EU-Regierungen deshalb nicht zu eigen machen. Zwar wird das Thema auf Initiative der Kommission beim Außenministerrat Anfang der kommenden Woche in Luxemburg erörtert werden, aber es wird dafür voraussichtlich keine Unterstützung geben. Sondierungen der spanischen Präsidentschaft im Vorfeld hätten ergeben, dass nicht eine der Mitgliedsregierungen dazu bereit sei, den Vorstoß aufzunehmen, hieß es in diplomatischen Kreisen in Brüssel. Damit durfte Kommissionspräsident Prodi, der sich in den vergangenen Tagen wiederholt für eine Dringlichkeitssitzung des Assoziationsrates ausgesprochen hatte, um auf Israels Position direkten Einfluss nehmen zu können, gegenüber dem Ministerrat isoliert sein. Die ablehnende Haltung der Regierungen ist zum einen auf die Unsicherheit zurückzuführen, ob Israel überhaupt zu einer Teilnahme bereit sein würde, und zum anderen auf die Unklarheit, welches Ziel mit der Sondersitzung denn angestrebt werden solle. Die Verhängung von Sanktionsmaßnahmen, etwa die Aussetzung des für Israel wirtschaftlich wichtigen Assoziationsabkommens, hätte die EU nach einhelliger Einschätzung in den Hauptstädten lediglich von weiteren Vermittlungsaktivitäten ausgeschlossen, da sie sich unausweichlich selbst zur Partei in dem Konflikt gemacht hätte. Dies hätte nicht nur ihren bisherigen Bemühungen entgegengestanden, es hätte auch den Versuch zu einer grundlegenden Konfliktregelung unterbunden, wie er gerade mit dem sogenannten Fischer-Papier angestrebt wird. Das Papier, das bereits im Vorfeld intensiv mit einer Reihe wichtiger Staaten abgestimmt worden ist, wird beim Treffen der Außenminister in Luxemburg zentraler Beratungsgegenstand sein. Erwartet wird, dass es dort offiziell zum Konzept der Union für eine Friedenslösung im Nahen Osten erhoben und damit zum Ausgangspunkt für einen förmlichen Vorstoß der EU gemacht wird. In den diplomatischen Zentralen verspricht man sich davon eine weit größere politische Durchschlagskraft als von der Verhängung von Sanktionen, deren Wirkung eher kontraproduktiv eingeschätzt wird. Fischers Sieben-Punkte-Plan sieht einen dauerhaften Waffenstillstand mit einem Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten, einschließlich der Aufgabe der Siedlungen, vor. Zugleich soll Palästina als eigenständiger Staat neben Israel ausgerufen werden. Beide Seiten sollen gegenseitig ihr Existenzrecht anerkennen und sich zur unnachsichtigen Bestrafung von Gewalt und Terror gegeneinander verpflichten. Den Prozess mit einem Friedensschluss binnen 2 Jahre soll die internationale Staatengemeinschaft in wirksamer Form verlässlich absichern. Diplomaten in Brüssel sind zuversichtlich, dass dieser Plan Zustimmung auch über den EU-Rahmen hinausfinden wird. Dies sei aus bisher vorliegenden Reaktionen zu schließen. Nur durch einen Anschluss von dritter Seite, so heißt es hier, sei angesichts der Eskalation eine Konfliktregelung auf politischer Ebene überhaupt noch vorstellbar.